zu sagen. Ja, tausend mal tausend begleiten den Wagen, dem König der Könige Lob singend zu sagen, Lob singend zu sagen, dass Erde und Himmel sich unter ihm schmiegt. Was er bezwungen, nun gänzlich erlebt. Ja, tausend mal tausend begleiten den Wagen, dem König der Könige Lob singend zu sagen, dass Erde und Himmel sich unter ihm schmiegt. Und was er bezwungen, nun gänzlich erliegt. Ja, tausendmal tausend begleiten den Wagen, dem König der Könige Lob singend zu sagen. Was er bezwungen, nun gänzlich erlebt.